und die Straße leer. Auf unserer Fahne steht nur Spaß. Ich erzähle an die Fahrt. Wir bleiben nur uns selber treu. Immer wieder es wird uns auf das passieren. Die Freunde hinten im Himmel. Das Erzfeind leer und die Straße leer. Auf unserer Fahne steht nur Spaß. Ich erzähle an die Fahrt. Wir bleiben nur uns selber treu. Immer wieder oi, oi, oi. Wir brauchen kein Join the Underground. Wir brauchen kein Good Night White Pride. Wir wissen genau, für was wir stehen und auch welchen Weg wir gehen.